der absolut cool! Und was machen wir hier? Wir suchen Motor, Alter. Deswegen sind wir hier. Boah, das ist ja ein cooler Motor! Nee, der ist viel zu klein! Ach ja, zu klein! Boah, also der ist ja cool! Yeah, yeah, I remember.